Petrosinos erster Dienstort war das Tenderloin, das Vergnügungsviertel zwischen 23rd und 42nd Street, von der 5th bis zur 7th Avenue, der unruhigste Bezirk der Stadt. Seine erste Festnahme, die es in die New York Times schaffte, war die eines umtriebigen Schauspielers, der vor lauter Arbeitseifer das sonntägliche Theaterverbot gebrochen hatte. Mit wachsender Erfahrung wurde Petrosino auch anderswo auf Streife geschickt. Eines Abends wagte er sich bis zu den Piers am Ende der Canal Street, einem schwerenden Loch voller Seemannskneipen und Bordelle. Energisch wie immer schritt er die Straße entlang, als plötzlich verzweifelte Schreie an sein Ohr drangen. Vor ihm herrschte Aufruhr. Eine Gruppe Weißer beugte sich über eine Gestalt auf dem Bürgersteig, prügelte brutal auf einen Schwarzen namens William Faraday ein. Afroamerikaner waren unter den Angehörigen des NYPD nicht sonderlich beliebt. Viele Cops waren beinharte Rassisten. Sogar der Mann, der bald Commissioner werden sollte, verlieh seiner Geringschätzung für seine schwarzen Mitbürger Ausdruck. Der Tenderloin-Neger, erklärte William Gibbs McAdoo, ist ein angeberisch gekleideter, juwelenbehängter Faulpelz und oftmals ein gewöhnlicher Verbrecher. Officer Petrosino allerdings zögerte keine Sekunde, als er Faraday schreien hörte. Er rannte los, holte im Laufen seinen Knüppel aus der Schlaufe und zog ihn dem ersten Weißen, der ihm unterkam, über den Schädel. Einige Schläge später ergriffen die Angreifer die Flucht. »Vier Männer wollten mich umbringen«, erinnerte sich Faraday später. »Joe rettete mir am letzten Augenblick das Leben.« Faraday sollte den Vorfall nie vergessen. Petrosino erwies sich als geborener Polizist. Er war ein Sprachgenie, beherrschte nicht nur den Dialekt seiner Heimat in Kampanien, sondern auch die meisten anderen Dialekte der Einwanderer aus den Abruzzen, Neapel, Sizilien und Apulien. Er wurde nie auch nur beschuldigt, von irgendjemandem Geld angenommen zu haben, und er war ungewöhnlich zäh. Falls er je einen Kampf verlor, wurde davon nie berichtet. Und doch wurden seine herausragenden Fähigkeiten zu Beginn seiner Karriere kaum bemerkt.